Schon früh wird uns erst durch mimische Spiegelspiele, dann durch verbale Diskurse beigebracht, dass wir einen Willen haben, dass unsere Handlungen steuerbar sind und sie Wirkungen haben, für die wir verantwortlich sind. Und wie genau wird uns das beigebracht? Spätestens, wenn wir sprechen können? Solche Diskurse, schreibt Prinz, sind oft in narrative Diskurse verschiedener Art eingebettet. Fiktionale Geschichten in Büchern und Filmen strotzen vor Bemerkungen über Wollen und Handeln. Wir erzählen unseren Kindern Geschichten, um ihnen zu erklären, was es genau bedeutet, eine Person zu sein. Narrative sind also die effektivste Art von kommunikativen Spiegelsystemen. In ihnen reflektieren sich die Erzählerinnen und die Zuhörerinnen. Doch sie bieten noch ein unschlagbares Feature. Sie können fiktive Spiegel sein. Wir können in ihnen Identitäten, Handlungen und Willensbildungen entwerfen, ausprobieren, trainieren und wieder verwerfen. Wir können all die Rollen, die wir in Goffmans Theater des Lebens spielen oder nicht spielen, über dem Netz und dem doppelten Boden der Fiktion testen und sie in der sozialen Spiegelung kritisieren lassen, sowie bei anderen kritisieren. Zwei Werkzeuge, schreibt Prinz weiter, geben wir Kindern damit an die Hand. Das eine ist die explizite Semantik der Kultur, in der sie leben, ihre Gebräuche und Praktiken, Werte und Maßstäbe, Mythen und Legenden. Das andere ist die implizite Syntax ihrer Alltagspsychologie, die angibt, wie menschliche Akteure funktionieren, was sie denken und tun, in welcher Beziehung ihr Denken zu ihren Handlungen steht und wie sie für ihre Handlungen belohnt und bestraft werden, sei es im Himmel oder auf der Erde. Das Selbst ist also nur eine Geschichte, die ich mir über mich selbst erzähle, weil ich sie durch andere erfahren habe. Ich kann verschiedene Variationen davon durchspielen, kann viele sein, wir alle können viele sein, bis wir gemeinsam funktionale Identitäten und Beziehungen erzählerisch ausgeformt haben. Man könnte auch sagen, wir sind eine Horde Affen, die innerlich Theater spielt.